Ich bin Lucy und ich habe keine Ahnung, was aus mir werden soll. Früher war es leicht. Ausbildung oder Studium, Familienbetrieb oder der Job, der gerade im Trend lag. Aber heute erschlägt einen das Angebot an Möglichkeiten. Und ob man danach einen Job findet, bleibt ungewiss. Das Studium schließen wir im Schnitt mit 28 Jahren ab. Wir sind total flexibel und stehen vor einem Berg an Möglichkeiten, aber unsere Konkurrenz ist nicht mehr der Betrieb von nebenan, sondern die Absolventen aus der ganzen Welt. Ich heiße übrigens Daniel. Generation Y. Die Flunderkinder. Ein Feature von Anne Krämer. Die Studierenden sind schon pragmatischer geworden. Das hat aber natürlich mit dem Paradigmenwechsel in Richtung Wettbewerb zu tun. Diese Wettbewerbsorientierung, die ja teilweise schon im Kindergarten anfängt, prägt auch die Entwicklung der Kinder zum Erwachsenwerden. Wenn das keine Folgen hätte, dann müsste man sich wundern. Also du willst ein konservativeres Foto haben? Also sie hat gesagt, dass zum Beispiel mit diesem Foto kann man sich sehr gut bei Werbeagenturen bewerben oder für irgendwelche Bereiche, wo man sehr kreativ kommt. Ne? Ja. Aber dann sagt sie zum Beispiel bei irgendwelchen Konzerten. Ich bin Lucy und 28. Meine Eltern sind Babyboomer. Sie erzogen mich in Wohlstand und im Glauben an grenzenlose Möglichkeiten. Ich glaube daher auch, in meinem Beruf alles erreichen zu können. Früher machte man seine Ausbildung, sein Studium und war der Fuß jobmäßig mal in der Tür, stand der Karriere nichts mehr im Weg. Heute reicht ein Studium nicht mehr. Man muss eine zweite Sprache fließend sprechen, mindestens, oder bereits vor dem Berufsantritt Berufserfahrungen haben. Oksana sucht solche auf eine Absolventenmesse. Ich komme aus der Ukraine vor fast 5 Jahren. Mein Studium wurde nur als allgemeine Hochschulreife anerkannt. Deswegen suche ich ein Praktikum, vielleicht auch einen Aushilfsjob. Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Ich spreche Ukrainisch, weil es meine Muttersprache ist. Ich kann auch Russisch, habe auch Englisch gelernt. Ich glaube, ich bin auch lebender Beweis dafür, dass wenn man Mühe gibt und jetzt konzentriere ich mich auf meinen beruflichen Weg und hoffe, dass alles wird gut klappen. Die Idee, Generationen zu definieren oder in Generationen zu denken, die ist natürlich ein Kunstgriff so der Sozialwissenschaften und der biografischen Forschung. Klaus Horelmann ist Bildungsforscher und Sozialwissenschaftler. Unter anderem lehrt er als Professor an der Hertie School of Governance in Berlin. Aber der Kunstgriff funktioniert. In der Nachkriegszeit hat das eingesetzt, da hat der Soziologe Helmut Schelsky die skeptische Generation ausgerufen. Das waren die 1925 bis 1940 Geborenen. Die 68er-Generation kam nach der skeptischen Generation, dann die Babyboomer-Generation, dann die Generation X, in Deutschland auch als Generation Golf bezeichnet, und schließlich jetzt die Generation Y, wobei X und Y nicht etwa Buchstaben nur sind, sondern sind Symbole. X steht für die doch etwas ratlosen, orientierungslosen, saturierten Menschen. Null-Bock-Generation wurden sie manchmal auch genannt. Florian Illies, Generation Golf, ein bisschen spöttisch, spielte mit dem Gedanken, dass der Wohlstand von Vater und Sohn, die den gleichen Golf fahren, dann auf die junge Generation übertragen wurde. Und so kommen wir zur Generation Y. Und das Y steht für Y, W-H-Y, also das amerikanische Warum. Eine Generation, die jetzt wirklich dann eine Wirtschaftskrise erlebt hat, mit riesiger Arbeitslosigkeit, Umweltkrisen, politische Krisen, Terroranschläge bis heute. Das sitzt natürlich in den Kleidern, wenn ich das in meiner Jugendzeit erlebe. Ich glaube nicht mehr, dass es einige Menschen gibt, die den super Sonderplan ganz alleine irgendwie so gemacht haben. Ich glaube, man muss einfach sein Ding machen. Das sagt meine Freundin Christine. Sie ist 29 Jahre alt, hat in Düsseldorf und Paris studiert und hat das alles komplett alleine finanziert. Na klar muss man manchmal ein bisschen Strategie ziehen. Man muss manchmal gucken, passt das jetzt zusammen? Wie in so einem Puzzle. Ist das deine Linie? Ist das das, was du willst? Und manchmal geht man Kompromisse ein, weil man hofft, mit einem Kompromiss kommt man dann an eine andere Sache dran. Das kann aber sehr schief gehen, das hatte ich auch schon. Das kann dann auch sehr an die Gesundheit gehen, da muss man irgendwann auch aufpassen. Deswegen, diesen Plan gibt es nicht. Heute wie früher bedeuten Lehrjahre Blut, Schweiß und Tränen. Aber die trügerische Sicherheit, wie wir sie von unseren Eltern kennen, den einen goldenen Weg zum sicheren Job, den gibt es schon lange nicht mehr. Mit der Einführung der Bachelor- und Masterstudiengänge wurde das Studium nicht wie gedacht einfacher, sondern es wuchs ein Wald der Möglichkeiten, in dem man sich schnell verirren kann. So ist die Beobachtung entstanden, dass es eine vorsichtige, pragmatische, suchende Generation ist, die alles in Frage stellen muss, wenn sie überlebt, das Warum, das Why also zum Prinzip macht, die tastend, sondierend, vorsichtig, ein bisschen opportunistisch an alles herangeht, sich nicht festlegen möchte, weil es vielleicht die falsche Festlegung sein könnte. Es könnte noch etwas anderes kommen, die ja nicht richtig planen kann, ihren Lebenslauf, weil alles unsicher, alles ungewiss ist. Nach der Bologna-Reform 1999 gab es in Deutschland zunächst mehr Studienabbrecher als zuvor. Und das, obwohl die neuen Studiengänge als verschult gelten. Jobtrainings sind Teil des Studiums und Bewerbungen werden geübt. Einfach mal zum Spaß eine Vorlesung in alter Geschichte oder Tamilistik besuchen oder eine Auszeit nehmen? Undenkbar. Mein Freund Sven ist 28 Jahre alt und hat in Aachen studiert. Ich brauche Sicherheiten. Ich hätte keine Ruhe gehabt, jetzt ohne Job dann erstmal Freizeit zu machen. Es gibt Leute, die können das und die beneide ich auch so ein bisschen, dass sie das sich trauen. Ich habe es mich nicht getraut, finde es aber auch nicht schlimm. Ich bin halt nun mal so und ja. Der Gedanke hinter der Bologna-Reform und den neuen Bachelor- und Masterstudiengängen war ja, Schüler und Studierende möglichst schnell für den Arbeitsmarkt auszubilden, um mit ihnen die Rentenkassen zu befüllen. Denn schon in wenigen Jahren ist die Hälfte aller Arbeitnehmer über 50 Jahre alt. Dass das Studium kürzer werden würde durch den Bachelor, ist mittlerweile auch gar nicht mehr so. Wolfgang Gründinger ist 31, unter anderem Autor des Buches »Wir Zukunftssucher« und Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Die Regelstudienzeit ist ja 6 Semester. Tatsächlich wird aber 8 Semester lang studiert, weil viele Stundenpläne sind eben mit dem realen Leben nicht vereinbar. Viele Veranstaltungen liegen parallel oder können nur alle 2 Semester absolviert werden und so weiter. Wenn man ins Ausland gehen will, was man ja auch tun soll oder muss, ist es auch oft nicht vereinbar mit dem heimischen Studiengang und so weiter. Wie viele Credit Points hast du schon? Das ist heute die Währung, anhand derer man uns im Studium vergleicht. Für jede Leistung gibt es Punkte. Selbst eine Vorlesung ist eine Leistung, weil man eine Anwesenheitspflicht hat. Mein Name ist Markus, ich bin 31 Jahre alt, arbeite aktuell als Community Manager in der Games-Branche und habe vorher in verschiedenen anderen Projekten gearbeitet, habe einen Master in Medien- und Kulturwissenschaft. Das bin ich. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, mit dem Bachelor direkt einzusteigen ins Berufsleben. Generell war das schon schwierig mit dem Bachelor. Da wurde man schon öfter mal gefragt nach der Studienform und so weiter. Und nach den Inhalten noch sehr viel mehr. Meinen Master habe ich in den Niederlanden gemacht. Und die habe ich finanziert zum Großteil über eine Erbschaft und zum anderen eben auch darüber, dass ich zwischen dem Bachelor und dem Master auch ein Jahr gearbeitet habe und da eben auch ein bisschen was angespart hatte. Was ja die Bachelor-Studiengänge besonders auszeichnete, war eine sehr frühe Einbindung der Studierenden in einen Prüfungsmarathon, gleich im ersten Semester, ohne überhaupt erstmal Bindung an die Fachanforderungen zu finden, waren schon die ersten Prüfungen da. Karl-Heinz Minks ist Leiter des Arbeitsbereiches Absolventenforschung am DZHW, am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover. Das wäre alles nicht schlimm, wenn die nicht schon auch examensrelevant wären. Das heißt, das geht dann schon in die Abschlussnote ein. Und das hat doch eine ganze Reihe Leute überfordert. Also häufig wird den Jugendlichen auch vorgeworfen, sie seien unkritisch und so weiter im Vergleich zu den früheren Jahrgängen. Sagt Wolfgang Gründinger. Das ist alles Quatsch. In den Augen der Professoren und Lehrenden ist jede Generation, die nachrückt, immer schlechter als die vorhergehende. Und wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht und sich die Jugendlichen von heute mal wirklich anguckt, dann sind die sehr kritisch und sehr skeptisch. Und haben überall Fragezeichen anzubringen. Das sind sie auch gewohnt im Internetzeitalter, weil sie ja wissen, dass sie keiner Quelle mehr vertrauen können. Die Studenten sind eher kritischer geworden als unkritischer. Genau das Gegenteil von den Vorwürfen ist zu beobachten. Der Spaßfaktor ist ja auch immer so ein Vorwurf an unsere Generation. Ja, mein Freund Sven zum Beispiel liebt das Kajakfahren und hat daher nach seinem Bachelor als Bauingenieur seinen Master mit dem Schwerpunkt Wasserbau gemacht. Mach deine Leidenschaft zum Beruf. So steht das doch auch immer in den Broschüren vom Career Center. Das Masterstudium war erst das, was mir dann wirklich Spaß gemacht hat. Das Bauingenieurstudium in Bochum war sehr interessant und war ein guter Einstieg. Es waren halt die Grundlagen, die auch geschaffen werden müssen. Aber hier im Master in Aachen hat mir das dann wirklich richtig Spaß gemacht. Und ich hatte, ja, bis auf die Klausuren natürlich, sehr viel Spaß hier an dem Unterricht und habe auch sehr viel freiwillig noch zusätzlich besucht, was mich einfach interessiert hat. Studieren kann man an knapp 370 Hochschulen in Deutschland. Vollzeit, abends an einer Fernuni oder berufsbegleitend. Mit der Abschaffung der Wehrpflicht und den doppelten Abiturjahrgängen studieren inzwischen so viele wie nie zuvor in Deutschland. 2,8 Millionen Menschen waren im Wintersemester 2015-2016 immatrikuliert. Das ist natürlich auch eine Zweiklassengesellschaft in der Bildung und in der sozialen Situation, weil diejenigen, die vermögende Eltern haben, die kriegen am Ende die Praktika, und zwar die guten Praktika, egal wo, und schön bezahlt von den Eltern, während diejenigen, die noch einen Nebenjob machen müssen, um ihr Studium zu finanzieren, das natürlich nicht können. Und nehmen am besten das Praktika um die Ecke, weil sie sonst kein anderes bekommen. Wir versuchen uns halt zu wappnen. Die Eltern sind diejenigen, die Feedback geben, die fürsorgend sind, die immer wieder unterstützen, die sicherlich unrealistische Maßstäbe auch dadurch mit in die Persönlichkeit der Kinder hineintransportieren. Und so kommt öfter die Kritik, dass die Kinder narzisstisch seien, selbstverliebt seien, gar nicht mehr mit Kritik umgehen könnten, weil sie die von ihren Eltern nie gehört haben, große Probleme dann in Schule und Beruf haben, wenn mal irgendeine realistische Rückmeldung kommt, was sie können und was sie nicht können. Ja, so ein Zug ist da, den kann man überhaupt nicht leugnen. Aber auch hier muss man wieder aufpassen, eine richtig schwierige Konstellation dieser Art, die mag es bei 10-15% geben. Das zu verallgemeinern wäre wiederum falsch. Ob gut gepampert oder unrealistisch optimistisch, Fakt ist, wenn es weiter so geht, werden wir im hohen Alter zum Leben ohnehin zu wenig Rente haben. Einen vorzeitigen Ruhestand, wie man ihn unseren Eltern angeboten hat? Lächerlich. Seinen Lebensabend genießen? Vielleicht beim Pfandsammeln, jedenfalls nicht auf Weltreisen. Den einen Weg und den einen Job, den man sein Leben lang bis zur Rente macht, den gibt es nicht mehr. 200.000 Uni-Absolventen gibt es in Deutschland inzwischen pro Jahr. Man findet heute nicht unbedingt schwerer einen Job, aber man muss viel mehr mitbringen. Die Ansprüche sind beliebig hoch. Ein Auslandsaufenthalt. Fluent in Englisch. Couramment en français. Mit 22 hatte Theresa einen Bachelor in soziale Arbeit. Ich habe im August letzten Jahres angefangen, im Jugendtreff zu arbeiten. Ich habe während der Zeit noch meine Bachelorarbeit fertig geschrieben. Während der Zeit, ich wurde als Erzieherin bezahlt, da ich ja noch nicht fertig war. Es hat sich aber dann noch relativ lange rausgezögert, bis ich dann meinen endgültigen Vertrag gekriegt. Aber werde jetzt auch noch rückwirkend dann bezahlt, was natürlich ganz schön ist. Die Branche ist ziemlich kaputt und es werden recht niedrige Gehälter gezahlt. Das habe ich bei allen festgestellt. Also bei uns als Bauingenieure, auch mit dem Master, vor allen Dingen im praktischen Bereich, also nicht wissenschaftlichen Bereich, mittelständige Konzerne ist 40.000, Punkt. Eher drunter. Die Gehälter der Berufseinsteiger stagnieren oder sinken, während die der älteren Arbeitnehmer immer weiter steigen. Momentan herrscht immer noch das alte Senioritätsprinzip vor, dass man am Anfang wenig verdient und dann am Ende viel verdient. Wolfgang Gründinger macht sich für seine Stiftung für Generationengerechtigkeit stark. Ich glaube, dieses Senioritätsprinzip ist Quatsch und Schnee von vorgestern, das macht keinen Sinn, sondern gleiche Arbeit muss auch gleiche Bezahlung haben. Deswegen bin ich dafür, dass man die Einstiegsgehälter erhöht und dafür die Gehälter im oberen Segment vielleicht etwas abschwächt. Das wäre gerecht für alle. Junge Menschen brauchen nämlich auch Geld und Sicherheit. Und nicht nur die Alten. Aber heute sind eben die jungen Menschen stark überproportional von prekären Bedingungen wie Leiharbeit oder von befristeten Verträgen und von schlechter Bezahlung betroffen als die Älteren, die mehrheitlich unbefristete und gut bezahlte Arbeitsverträge haben. Natürlich sind wir in Deutschland im Gegensatz zu anderen Ländern in einer luxuriösen Lage. Hohes BIP und ein hoher Lebensstandard. Aber fängt es nicht gerade an, dass der Lebensstandard bröckelt? Die Subvention durch Mama und Papa dauert immer länger. Die Sozialkassen können kaum aufgefüllt werden. Alle Welt bietet 0% Finanzierungen und wir bauen Luftschlösser auf Krediten. Wir haben ja wirklich sehr viele Chancen heute. Uns geht's ja auch gut. Uns als junger Generation in Deutschland. Wir haben keinen Grund zu jammern und wir jammern auch nicht. Aber die Frage ist, wo ist denn der Vergleichsmaßstab, mit dem wir uns messen sollen? Sollen wir Deutschland wirklich vergleichen mit der dritten Welt oder mit Griechenland, wo sich Menschen umbringen aufgrund der ökonomischen Situation des Landes? Ja, soll das wirklich unser Vergleichsmaßstab sein oder mit der Nachkriegszeit? Sollen wir wirklich unser Jahr mit dem Jahr 1954 oder 1974 von mir aus vergleichen? Der Maßstab muss doch sein, was ist denn ungerecht und was ist gerecht? Und daran sollten wir doch uns messen lassen. Gerecht oder nicht, es gibt einen Ort, wo das und die Zeit aufgehoben scheint und wo man sich vor aller Welt und Ängsten scheinbar verstecken kann, sagt Klaus Hurlmann. Im Elternhaus gibt es den gesicherten Status. Da weiß man, was man hat. Und deswegen hält man sich im Elternhaus auch gerne auf. Es ist aber nicht alles. Es kommt ja hinzu, dass die Lebensplanung unübersichtlich geworden ist. Die Ausbildungszeiten sind sehr lang. Wann ich in den Beruf komme, das weiß ich nicht genau. Ob ich eine Familie gründen kann, das weiß ich auch nicht ganz genau. Also ich muss sozusagen auf Sicht fahren, ich muss abwarten. Dadurch verzögert sich der traditionelle Übergang von der Jugendzeit in das Erwachsenenalter ohnehin. Er ist auch sehr fließend geworden, man kann ihn manchmal gar nicht so ganz genau mehr identifizieren. Spricht alles dafür, dass also dieses Wandern von dem sozialen Status Jugendlicher zum Erwachsenenstatus mit der gesellschaftlichen Position des Berufstätigen, des Familienvaters, der Familienmutter, dass das durchaus am Horizont ist, aber weil es so schwer planbar ist, aufgeschoben wird. Wenn die demografische Entwicklung so weitergeht, geht das Pulverfass irgendwann hoch. Aber statt zu verzweifeln, glauben wir an die Zukunft. Was bleibt uns auch anderes übrig? Wenn man jung ist und Familie gründet, ist das Leben teuer. Karl-Heinz Minks ist Leiter des Arbeitsbereichs Absolventenforschung am DZHW, am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung in Hannover. Die Frage ist schon, die wird ja auch öffentlich seit vielen Jahren gestellt, ob man nicht dort das Geld parken sollte, wo die Leute das Geld brauchen, um sich zu etablieren und dann vielleicht nicht mehr diese üblichen Gehaltssteigerungen, die er sozusagen nach Berufserfahrung macht, sondern das dann Ganze dann vielleicht so ein bisschen flacher oder vielleicht auch sogar horizontal laufen lässt. Das ist sicherlich eine Idee, die nicht falsch ist. Die Frage ist nur, wie müssen Arbeitsbedingungen gestaltet sein, dass jemand, der weiß, die nächsten 15, 20 Jahre steigt mein Einkommen nicht mehr, trotzdem noch motiviert an die Arbeit geht, das müsste gelöst werden. Egal welche Arbeit und zu welchem Gehalt die Uni-Absolventen ihren Einstieg wählen, die Arbeitsmarktstatistik spricht bei den Uni-Absolventen von einer annähernden Vollbeschäftigung. Aber diese Statistik zeigt nicht, wie viele der Absolventen weiterhin von ihren Eltern finanziert werden, sich durch Praktika, Teilzeitarbeitsstellen oder Befristungen hangeln. Christine hat zuerst Musik auf Diplom studiert, dann Medienwissenschaft auf Bachelor. Nach dem Abschluss hat sie sich erfolglos an Schauspielschulen beworben, machte schließlich ihren Master und lebt inzwischen in Paris. Ich habe neben meinem Studium immer schon sehr viel gearbeitet, einfach weil ich mein Studium erstens finanzieren musste. Der Bachelor ist einfach schon knapper bemessen von der Zeit und die einzige Perspektive, die bleibt, ist halt, sich während einem sehr kurzen theoretischen Studium gleichzeitig dieses Praxiswissen auch anzueignen. Und man weiß ja manchmal noch gar nicht richtig, was man sich da wünscht. man hat vielleicht Vorstellungen und Wünsche und möchte gerne, dass die wahr werden. Und dann hinterher stellt man fest, ach Gott, was du dir da gewünscht hast, ist ja totaler Quatsch. Und das kann man ja manchmal nur durch Erfahrungen rausfinden. Oft wird so getan, als ob mit der Uni heute alles für den sicheren Jobeinstieg geschaffen wird. Unter anderem bekommt man in Career-Centern Hilfestellungen bei der Bewerbung, Praktika, Bonding-Messen, Masterarbeit beim Wunscharbeitgeber. Aber hilft uns das wirklich, den Job zu finden, Wolfgang Gründinger? Viele Universitäten stellen sich mittlerweile tatsächlich da als Wirtschaftsunternehmen, die auch in solche Dinge wie Career-Services investieren. Was allerdings eher so Soft-Skill-Seminare sind. Da lernt man dann Rhetorik und Bewerbungen schreiben und sowas, aber die vermitteln einen normalerweise nicht in tolle Jobs oder sowas. Ne? Aber sie müssen sich natürlich auch im Wettbewerb der Universitäten behaupten. Die Universität in den Niederlanden, die ist noch sehr hilfreich im Nachhinein mit vielen Alumni-Treffen und Networking hier, Networking da und kommt mal zur Uni und trefft euch. Berichtet Markus. Aber so konkret bei der ersten Jobwahl haben mir die Leute geholfen, die ich im Rahmen des Studiums kennengelernt habe tatsächlich. Das war sehr hilfreich. Sehr, sehr hilfreich. Eigentlich für fast jeden meiner bisherigen Jobs. Aber so die Uni als Institution konkret eher nicht. Nachdem ich dann gerade auf Jobsuche war, habe ich tatsächlich jemanden buchstäblich auf der Straße getroffen, vor meiner Wohnung. Und wir haben uns kurz unterhalten und das Gespräch endete mit "Bewirb dich doch mal bei uns". Im Studium bekommt man alle möglichen Pimp-My-Bewerbung-Booster. Aber beim Berufseinstieg ist jeder auf sich allein gestellt. Die Studienwahl, die Abschlussnote und die persönlichen Schwerpunkte sind das eine. Aber für viele Personaler sind wir frisch nach dem Studium nicht berufsfähig. Employability, ein Begriff, der eher an die Frage denken lässt, ob jemand überhaupt in der Lage ist, irgendeine Tätigkeit auszuüben. Insofern sind Bachelor-Absolventen auf jeden Fall berufsfähig. Nur etwa jeder Zehnte findet direkt nach dem Abschluss einen Job. Die Hälfte sucht länger als ein Vierteljahr. Das ist die Frage, was ist existenzsichernd? Man kann schon mit wenig leben. Jetzt in der Probezeit war es schon recht knapp. Das Gehalt war schon festgelegt für nach der Probezeit. Es ist an der unteren Grenze. Das wurde mir aber auch sofort am Anfang gesagt, dass das hier halt bei dieser Firma so ist, dass die Einstiegsgehälter für alle gleich sind, egal welche Qualifikation. Aber dass man hier nach 2, 3, 4 Jahren gleichzieht und dann vorbeizieht. Das war die Aussage und bisher wurde mir das auch von den anderen Seiten so bestätigt, dass das passt. Ja, die Realität sieht manchmal dann eben anders aus. Ralf Meister ist Arbeitsvermittler für Akademiker bei der Agentur für Arbeit in Köln. Die Erfahrung hat dann doch gezeigt, dass es nicht nur auf die fachliche Seite ankommt, sondern dass man auch wirklich viel mehr drauf haben muss und es viele verschiedene Facetten gibt, die einfach mehr sind, als auch mal eine Top-Qualifikation in einem Fachbereich zu haben. Dass es auch so wertvoll ist, eigentlich auch für die gesamte Person zu sehen. Svens Arbeitgeber war mit ihm so zufrieden, dass er seine Probezeit vorzeitig beendet und ihm einen festen Vertrag gegeben hat. Einen sicheren Job und Verantwortung. Aber Zeit für seine Hobbys bleibt dann nicht mehr. Selbst wenn ein Job fest ist, heißt das nicht automatisch, dass Mama und Papa nun geldmäßig endlich aus dem Schneider sind. Wir sind Sinnsucher und wollen möglichst viel mit dem Job kombinieren. Sabbaticals, Reisen und Auslandseinsätze. In einem Aufwasch das alles verbinden, was wir uns als Rentner auf Sozialhilfeniveau vermutlich nicht mehr leisten können. Und wenn unsere Arbeitgeber doch ohnehin wollen, dass wir so flexibel sind, dann könnten wir ja auch einiges von ihnen fordern. Also, was erwartet die Generation Y, wenn sie einen Job antritt? Ich möchte in meinem Beruf mich ganz persönlich erfüllen. Ich möchte da etwas machen, was mir Spaß macht. Das soll mein Projekt sein, der Beruf. Klaus Hurlmann, der Bildungsexperte. Deswegen erwarten die vom ersten Tag an, dass sie Einfluss haben, dass sie eine bestimmte Aufgabe bekommen, dass sie nicht erst lange noch angewiesen werden, wie man das da am Arbeitsplatz immer schon gemacht hat, sondern ihre eigenen Akzente setzen möchten. Fällt richtig auf und stößt auch bei den erfahrenen, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern manchmal richtig unangenehm auf. Die empfinden das als arrogant. Dahinter steht aber eine Bereitschaft, nämlich die Bereitschaft, sich einzubringen. Man möchte flache Hierarchien, man möchte gutes Betriebsklima und man möchte als digital groß gewordener Mensch nicht von der Berufswelt total aufgesogen werden. Man weiß, dass man heute zu jeder Zeit und an jedem Ort arbeiten kann. Dem möchte man aber einen Riegel vorschieben. Deswegen früh auch die Suche nach der Grenze der Arbeit, nach Freizeit. Verbindung von Arbeit und Leben ist gewünscht, aber sie soll auch irgendwann die Arbeit aufhören und ich möchte mal ohne sie leben. Und das gilt dann auch für die Verbindung von Beruf, von Arbeit und Familie. Das ist eine der stärksten Wünsche, die von dieser Generation jetzt ganz intensiv vorgetragen werden. Und die Antreiber dafür sind ganz eindeutig die jungen Frauen, deren Chancen im Beruf immer weiter steigen, weil sie so hervorragende Abschlüsse haben. Seit meinem 31. Geburtstag denkt man ja doch ein bisschen an die Zukunft. Ich möchte jetzt nicht jegliche Verantwortung von mir weisen, dass ich vielleicht teilweise zu schnell Jobs angenommen habe, dass ich unter Umständen auch einfach mal ein bisschen länger hätte suchen, härter verhandeln müssen unter Umständen auch. Wenn der Studentenstatus bei Uni-Absolventen erlischt und man nicht direkt einen Job findet, kann man sich arbeitslos melden. Einen Anspruch auf Arbeitslosengeld II und Hartz IV hat man, zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Der größte Arbeitgeber in Deutschland ist sowieso die Bundesagentur für Arbeit. Und selbst ein fester, unbefristeter Vertrag, der die Lebenshaltungskosten deckt und Sozialabgaben enthält, ist nur scheinbar sicher. Auch so ein Vertrag kann betriebsbedingt gekündigt werden. Und die Lebensplanung wird beim sozialverträglichen Stellenabbau wenig beachtet. Beruhigen wir uns wieder. Statistisch haben die meisten Leute ohnehin erst nach 30 Erfolg. Noch ist es so, dass junge Menschen, wenn sie auf den Arbeitsmarkt eintreten, noch nicht die Bedingungen diktieren können, wie es manchmal fälschlicherweise in den Medien behauptet wird, sondern sie finden immer noch zum größten Teil vor, befristete Verträge, schlecht bezahlte Verträge, unbezahlte Praktika und dergleichen, die sie erst einmal absolvieren sollen, bevor sie dann einen richtigen Job bekommen. Immer noch ist jeder zweite neue Vertrag nur befristet, das ist also eine Probezeit bis in alle Ewigkeit sozusagen, die sie hier vorfinden. Markus hofft, dass es bei ihm weitergeht. Ich bin noch in meinem ersten Jahresvertrag gerade und ich hoffe aber, dass es nach Ablauf des Jahres dann einen festen Vertrag gibt. Befristungen, Jahresverträge, Praktika und Trainee-Stellen nach der Uni werden immer mehr zur Regel. Sind wir denn verdammt nochmal alle miteinander austauschbar? Und der verwaschene Bewerbungsprozess macht es nicht leichter. An klassischen Stellenausschreibungen wird gespart. Arbeitskräfte werden nicht mehr gesucht. Klassische Stellenausschreibungen gibt es doch kaum noch. Vitamin B, Netzwerke, Messen, das ist so ausgelagert für das Unternehmen viel einfacher, aber vor allem billiger. Die Jobsuche wird zum Glücksspiel. Am richtigen Ort, zur richtigen Zeit muss man sein und Geduld haben. Es wird auf jeden Fall immer kurzfristiger. Immer später kriegt man Bescheid, selbst wenn man noch umziehen muss, dann ist halt der Job weg. Da wird auch auf niemanden wirklich zurückgegangen. Von uns Bewerbern wird eine Flexibilität verlangt, die die Arbeitgeber selbst nicht besitzen. Ob beim Gehalt oder dem Anfangsdatum. Wenn man den Job ausschlägt, findet sich ein anderer, noch verzweifelterer. Diese Austauschbarkeit macht es so schwierig. Bei Sven, der in Bremen Arbeit fand, war das so. Irgendwann dachte ich dann so, jetzt haust du alle Bewerbungen noch raus, wo du hin wolltest. Hab das getan. Dann kam von dieser Firma halt eine Stunde nach Bewerbungseingang ein Anruf von dem Niederlassungsleiter. Ich war dann am nächsten Morgen zum Vorstellungsgespräch. Das war innerhalb von 24 Stunden alles unter Dach und Fach. Dementsprechend konnte man mal sehen, manche reagieren recht schnell. Dann muss halt jeder irgendwie dann nach Afrika gehen und dort ein relativ sinnloses Praktikum im Waisenhaus machen, was den Leuten vor Ort überhaupt nicht hilft, was ziemlich teuer ist, aber nur wegen den Flug- und Krankenversicherungskosten. Nur um dann im Lebenslauf ein soziales Engagement zu haben. Diesen Lebenslaufdruck, der wirklich alle prägt, egal in welchem Studienfach, dass man nicht mehr nur 1,5 haben muss und 1,0 plus 3, 4, 5 Praktika in aller Welt, zu denen man ja auch nur noch begrenzt Zutritt und Zugriff hat, weil man auch schon Kontakte braucht, um überhaupt ein Praktikum zu bekommen, auch wenn es unbezahlt ist, auch ehrenamtliches Engagement nebenher und so weiter. Also, dass man wirklich für alles heute einen krassen Lebenslauf braucht, das ist schon eher was, was mich wirklich prägt und mir Angst macht. Jeder ist ständig online, der Lebenslauf wird immer weiter optimiert. Man könnte die eine Chance verpassen. Laut einer Studie der Boston Consulting Group glauben nur 13% der 30-Jährigen daran, dass es der Generation nach uns besser gehen wird. Statt gegen widrige Arbeitsbedingungen zu protestieren, feilen wir lieber an unserem Lebenslauf. Mittelmäßig ist ohnehin schon jeder. Statt wie die 68er-Generation für die Zukunft zu kämpfen, haben wir scheinbar eher Angst, den Anschluss zu verlieren. Und Zeit. Diese Generation hat ja in der unsicheren Lage, in der sie groß geworden ist, ganz viel in ihre Bildung investiert. Sie hat darauf geguckt, dass sie gute Bildungszertifikate vor allem hat. Frauen allen voran wissen, wie bedeutsam das geworden ist. Wenn sie jetzt mit diesen hohen Abschlüssen, immer mehr Einser-Abitur, immer mehr Universitätsabschlüsse gehören mit dazu, auch wieder bei den Frauen besonders deutlich, in den Beruf kommen, dann möchten sie, dass sich das Ganze nun auch wirklich auszahlt und amortisiert. Und dann gehen wir einmal durch das System durch. Wir können jetzt hier schauen. Bist du jetzt aktuell auf der Suche nach deinem Job? Ich nehme es mal an. Ja. Bist du schon ab sofort verfügbar? Oder ja, erst ab einem bestimmten Datum? Eigentlich ab sofort. Okay. Dann schauen wir mal nach den Positionen. Nach welchen Positionen sollen wir denn für dich suchen? Bist du an einem Direkteinstieg nach dem Studium interessiert? Also momentan erstmal ab einem Praktikum. Okay. Praktikum, dann gucken wir das mal rein. Werkstudentenstelle wahrscheinlich dann erstmal nicht. Welche Unternehmensbereiche möchtest du denn gerne kennenlernen? Geht es bei dir zum Beispiel im Studium in die Richtung Wirtschaft, BWL, VWL vielleicht? Dann wäre Consulting, Controlling bestimmt was Interessantes. Oder bist du eher der kreative Typ und studierst vielleicht in Richtung Design? Auf der Absolventenmesse wird Oksana angeboten, sich bei einem Jobportal anzumelden. Das Besondere? Die Angemeldeten können direkt nach der Auswertung zu ihren potenziellen Arbeitgebern gehen und sich bei ihnen bewerben. Stellenanzeigen waren einmal. Heute suchen Unternehmen aktiv. Also ich kann mir vorstellen, also ich studiere auch Medienkommunikation. Okay. Also was Community Management vielleicht schon kommt, was in Frage. Okay, Community Management. Dann haben wir in dem Bereich bestimmt auch noch Kommunikation auf jeden genau Fall. Genau, das. Konzeption haben wir häufig drin, das ist hauptsächlich bei Werbeagenturen tatsächlich. Sobald sich das Studium dem Ende zuneigt, steigt der Druck, eine Entscheidung zu fällen. Wirtschafts-, Natur- und Ingenieurswissenschaftler finden oft schneller einen festen Job als Geistes- und Sozialwissenschaftler. Oft drängt das private Umfeld oder das Geld. Situationaler Imperativ nennen Psychologen diesen Druck. Und protektive Zielablösung die Strategie, sich ihm zu beugen und von seinen Zielen zu trennen. Nach dem Motto, Hauptsache irgendein Job, egal wo, egal wie. Manche besuchen auch das Arbeitsamt. Ralf Meister von der Agentur für Arbeit in Köln. Dann erwartet sie eine Person, die versuchen muss, innerhalb von einer Viertelstunde einen Eindruck zu gewinnen, was die Person, die mir gegenüber sitzt, also der Ratsuchende oder der Kunde, der sich arbeitslos meldet oder einen Job sucht, eigentlich will, was er für ein Typ ist, was seine Stärken und Schwächen sind. Eigentlich ein Coaching innerhalb in kürzester Zeit wahrzunehmen, was die Person wirklich kann und wohin die Reise beruflich gehen kann, um erfolgreich zu sein. Und da versuche ich, die Person zu unterstützen. Es geht darum, ein Profil zu erstellen, dieses Profil zu veröffentlichen, dass auch Arbeitgeber auf diese Profile zugreifen können. Die Leute meines Alters hängen in Cafés rum und, ich sagte es bereits, sind permanent online. Wir posten Selfies, definieren uns über unsere Tweets und Links und basteln so immer weiter an unserem Social Image. Die sozialen Medien erstellen eine Welt, in der öffentlich dargestellt wird, was jeder andere gerade tut. Die meisten Leute ein aufgeblasenes Selbstbild ihrer eigenen Existenz verbreiten. Die Leute, die sich am häufigsten zu Wort melden, auch diejenigen sind, bei denen die Karriere am besten läuft. Der letzte Facebook-Eintrag von Lucy hingegen. Warum habe ich das Gefühl, dass es allen anderen richtig gut geht? Wenn ich die Fotos von anderen sehe mit ihren Selfies am Strand oder ihren ach so tollen ich muss jetzt da und dahin Business reisen, dann komme ich mir minderwertig vor. Unsere Eltern denken, wer gut ist, bekommt auch einen Job. Aber da hält sich leider nicht jeder Arbeitgeber dran. Auf der anderen Seite, den perfekten Kandidaten, den die Firmen wollen, gibt es nicht. Ja, seit der Wirtschaftskrise sind die Unternehmen vorsichtiger. Ich denke schon, dass immer mehr Flexibilität erwartet wird. Und mir wurde halt auch vermittelt, wenn ich das nicht so schnell hinkriege, dass ich anfangen kann, dann würden sie jemand anderen nehmen. Und weil ich hatte direkt in dem Moment den Sachbereichsleiter angerufen, weil ich den halt schon kannte von meinem früheren Job aus. und habe halt nachgefragt und habe gesagt, dass es mir eigentlich nicht möglich ist und dass ich das jetzt nur mit ganz viel Glück bei meiner anderen Stelle irgendwie klären kann, indem ich dann wirklich bis zum Ende des Monats aus dem Vertrag rausgelassen habe. Ja, im Endeffekt war es mein Glück, dass das so gelaufen ist. Das berichtet Theresa, die Sozialarbeiterin, und hatte damit Glück, in ihrem Netzwerk direkt einen Job zu finden. Andere müssen den klassischen Weg gehen und sich auf Stellenanzeigen bewerben. In diesen ist der perfekte Bewerber beschrieben. Jung, gut ausgebildet, Persönlichkeit, professionell und bitte natürlich auch Praxiserfahrung. Und bitte alles auch hübsch mit Nachweis. Auf dem Absolventenkongress wurde mir gesagt, wir suchen nicht nur Menschen, die Qualifikation bringen, wir suchen auch Menschen mit Persönlichkeit. Und Persönlichkeit muss man auch kreieren, das ist auch eine Arbeit. Und dafür muss man einfach viel tun. Alleine Studium reicht nicht, man muss auch im Leben wirklich sich clever verhalten und versuchen, überall Erfahrung sammeln, aus verschiedenen Bereichen. Dann sieht der Arbeitgeber, diese Person ist auch interessant, hat Hobbys. Viele optimieren ihren Lebenslauf mit Praktika. Für die Firmen sind Praktikanten, Befristungen und Leiharbeit weniger risikoreich als Festanstellungen. Aber die soziale Verantwortung bleibt dabei auf der Strecke. Und Wolfgang Gründinger ergänzt: Dieses Problem der Generation Praktikum ist mittlerweile relativ erfolgreich angegangen worden durch das Mindestlohngesetz, unter das ja auch Praktikanten ab dem dritten Monat fallen. Praktika an sich sind auch nicht zu verdammen, sondern sind ein wertvoller Baustein fürs Lernen, ja, aber sollen halt kein Ausbeutungsverhältnis darstellen, wo man Vollzeitkräfte ersetzt. Ich hoffe, dass mittlerweile genug Bewusstsein auch bei den Arbeitgebern da ist, sodass sich dieser Missbrauch, der über Jahre hinweg sehr stark zu beobachten war, hoffentlich ein Stück weit zurückgegangen ist. Eine Freundin von mir nannte ihren Zeitarbeitschef immer Zuhälter. Er verdiente an ihr, ohne dass sie eine Aussicht auf Besserung hatte. Um dem zu entgehen, machen sich nicht wenige Absolventen selbstständig. Die Gruppe der Hochschulabsolventen bildet den größten Teil aller Selbstständigen in Deutschland. Aber nur 35% machen diesen Schritt bewusst. Fast jeder der heutigen Absolventen hat schon mal ein Praktikum gemacht. Aber die Bewertung und der Inhalt gehen auseinander. Gründe für ein Praktikum? Pflicht? Oder freiwillig, Aufmotzen des Lebenslaufs, mögliches Berufsfeld kennenlernen, praktische Erfahrung sammeln, Fähigkeiten in der Praxis anwenden und Schlüsselkompetenzen erwerben. Einige Statistiken sprechen von 20, andere von 24 und wieder andere von 33% der Uni-Absolventen, die ein Praktikum machen. Genaue Zahlen sind aber nicht bekannt. Ab einem gewissen Zeitpunkt rate ich auch dann zu meinen Kunden, also wirklich jetzt hören Sie auf mit Praktikum. Ralf Meister von der Agentur für Arbeit in Köln. Und das kommt auch nicht gut beim Arbeitgeber an. Da muss man auch andere Meinungen mal einholen. Und wir unterstützen natürlich durchaus ein Probearbeiten und sowas von 2 Wochen, wenn es bestimmte Qualifikationen noch nicht gibt. Alle Unternehmen sind offenbar der Meinung, dass Studenten ein Praktikum absolvieren sollten. Die meisten Personale aber denken, dass ein Praktikum nur während des Studiums sinnvoll ist. Gibt es die berühmten Kettenpraktika und Praktikumskarrieren denn überhaupt? Es ist nicht so dramatisch, wie das manchmal dargestellt worden ist. Und es bezieht sich vor allem auch nur auf einzelne Domänen, das heißt insbesondere auf Geisteswissenschaftler, teilweise Wirtschaftswissenschaftler. Aber es ist kein Massenphänomen in dem Sinn, dass man von dem Begriff Generation Praktikum sprechen könnte. Das war politisch sehr schlagkräftig, aber hatte nicht so wirklich viel Substanz. Es ist natürlich so, dass je nach Fachrichtung die Übergänge unterschiedlich sind. Laut Stauffenbiel Jobtrends Deutschland 2014 empfiehlt jeder dritte Personaler 3 oder mehr Praktika während des Studiums. 3 oder 6 Monate Praktika, das wäre optimal. 3 oder 6 Monate? Wer kann sich das zeitlich und oder finanziell leisten? Ein Praktikum ist jedenfalls auch kein sicherer Einstieg. Wolfgang Gründinger plädiert dafür, kein Praktikum länger als 3 Monate zu machen. Solche unverbindliche Selbstverpflichtungserklärungen der Wirtschaft, die haben bisher ja selten viel gebracht. Und vor allem sind es dann eben genau diejenigen Arbeitgeber, bei denen man auch schon Vitamin B braucht, um dort ein Praktikum zu bekommen. Ich garantiere, in den meisten NGOs zum Beispiel, dort gibt es keine Vergütung. Nicht mal in den meisten Ministerien gibt es Vergütung, weil wir nehmen nur Pflichtpraktika und denen brauchen wir nichts bezahlen. Also auch dort gibt es wieder eine Zweiklassengesellschaft der Praktikanten. Diejenigen, die mit reichen Eltern auf die Welt gekommen sind und diejenigen, die mit armen Eltern auf die Welt gekommen sind. Neben Selbstständigkeit, Leiharbeit, Praktika, befristeten oder Teilzeitverträgen gibt es auch, je nach Statistik, knapp 40% der Absolventen, die erstmal arbeitslos sind. Aber es schwankt natürlich Sommerzeit, Studium, Oktober, wann beginnt es, wann hört es auf, wann melde ich mich arbeitslos, arbeitssuchend und ganz unterschiedliche Berufsgruppen mit unterschiedlichen Gedanken, die sich überhaupt an die Agentur für Arbeit wenden. Immerhin 90% der Absolventen sind seit Studienabschluss mindestens einmal in annähernd regulären Beschäftigungsverhältnissen untergekommen. Geisteswissenschaftler, die noch mit einem Magister abgeschlossen haben, sagen, dass sie einige Jahre nach ihrem Abschluss zufrieden mit ihrer Tätigkeit sind, aber ihre berufliche Position und fehlende Sicherheit ihnen noch zum Erfolg fehlt. Ganz schlecht steht es um die Entlohnung. Klar waren einige Freunde meiner Eltern erfolgreicher als sie. Aber ich glaube, meine Eltern haben darüber nicht weiter nachgedacht. Karriereplanung war früher einfach nicht so wichtig. Als ich hier in Aachen hinkam, hat der Professor dieses Lehrstuhls hier vom Institut für Wasser und Wasserwirtschaft gesagt in seiner Vorlesung: Ich kann Ihnen eins garantieren, am Ende des Studiums haben Sie alle einen Job. Und wenn nicht, kommen Sie zu mir. Ich war noch nicht bei ihm. Egal ob Geisteswissenschaftler oder Ingenieur, Berufserfolg ist ungleich Berufseinstieg. Zum subjektiven Berufserfolg zählen Zufriedenheit und die Art der Tätigkeit. Zum objektiven Erfolg die berufliche Position, das Einkommen und die Sicherheit. Die Babyboomer-Generation, die jetzt in ihren Chefsesseln sitzt, die fühlt sich immer berufen, über die Jugend von heute sich aus dem Fenster zu lehnen und sich zu beschweren. Und man kann als heute junger Mensch gar nichts richtig machen, sondern nur alles falsch machen. Die älteren Manager beschweren sich in Zeitungskommentaren regelmäßig darüber: Ja, heute kommen diese luxusverwöhnten Jugendlichen her und wollen Elternzeit. Mit einer solchen Einstellung kann man doch gar kein Wachstum schaffen. Die wollen gar nicht mehr richtig arbeiten. Aber ich finde, das ist ganz legitim, nach Elternzeit zu fragen, und das ist doch auch erklärt das Ziel der Politik. Mit dem Sprung von der Uni in den Job müssen sich Absolventen erst einmal an die Spielregeln der Arbeitswelt gewöhnen. Und die Konkurrenz ist groß. Denn nicht nur die Zahl der Absolventen steigt, sondern auch die der globalen Mitkonkurrenten. Wegen der Wirtschaftskrise drängen immer mehr Absolventen aus anderen europäischen Ländern auf den deutschen Markt. Wir sind flexibel und günstig zu haben. Und wir sollen so flexibel sein, damit es die Arbeitgeber nicht sein müssen. Das erste Kind wird heute typischerweise von Frauen im durchschnittlichen Alter von 30 Jahren geboren. Das muss man sich mal klar machen, ne? Wie lang die Strecke geworden ist, bis alle im Beruf sind von den jungen Leuten, kann es eben auch Ende der 20er Lebensjahre sein. Also die haben sich die Dinge gestreckt. Wir wissen nicht, ob das nur an der Arbeitsmarktkrise der letzten Jahre lag. Deswegen also Aufschieben der eigenen Familiengründung und Bindung an das Elternhaus und ein gewisses Genießen auch der Ressourcen, die Vater und Mutter zur Verfügung stellen können. In dieser Übergangsphase zappelt man wie eine Flunder. Manche vertrocknen dabei. Auf uns wartet eine Zukunft, in der wir nicht erwachsen, aber alt werden können. Man nennt es die Flunderphase. Wir sind emotional, sozial und biologisch bereits auf dem Weg zum Erwachsenen, karrieremäßig jedoch noch in between. Tja, aber spätestens beim Nestbau will man doch auf eigenen Füßen stehen. Ich habe immer noch die Vorstellung von einem Arbeitsleben, in dem sich harte Arbeit auszahlt. Es ist nur eine Frage der Zeit und der Wahl des Weges. Jede Generation hat ihre eigene Definition von Glück und Hoffnung. Wir, die Generation Y, gehen eben nicht geschlossen auf die Straße, um für bessere Bedingungen zu demonstrieren. Unser Protest vollzieht sich im Privaten oder im Rausch. Unsere Träume leben wir in Work-and-Travel-Aufenthalten oder am Wochenende bei Partys. Wir heiraten früh oder wünschen uns Halt bei unseren Freunden. Natürlich ist der Problemdruck in Deutschland ein völlig anderer als in Spanien oder in Griechenland, wo es ja zu bürgerkriegsähnlichen Protesten kam. Das gibt es in Deutschland zum Glück momentan nicht, weil einfach auch die Probleme, wie gesagt, hier nicht so groß sind. Aber es gibt dennoch einen Aufstand der Jungen, der sich aber nicht vollzieht in Massendemos vor dem Kanzleramt, zumindest nicht nur, sondern der sich eher subtil unterhalb der sichtbaren Oberfläche vollzieht. Zum Beispiel flache Hierarchien, mehr Zeit für Familie, Freunde und Hobbys, anstelle, dass man einfach nur 50 Stunden, 60 Stunden die Woche arbeitet. Sinn statt Karriere, also dass man einfach mal auch nach dem Sinn des Lebens fragt und dass man doch die Vision hat, die Wirtschaft möge den Menschen dienen und nicht andersrum. Was macht glücklich? Für Sven ist es das Wasser. Er hat seinen Job in Bremen inzwischen gekündigt und einen neuen in München angetreten. Seine Arbeitszeiten sind jetzt viel geregelter. Überstunden werden erfasst, ausgezahlt oder in Freizeitausgleich umgewandelt. So hat er Zeit für seine Hobbys wie Kajakfahren oder Skifahren. In den ersten 3 Monaten hatte er schon mehr Freizeit als im vergangenen Jahr bei der letzten Firma. Er ist damit viel glücklicher. Markus hat auch gewechselt. Weg von der Games-Branche hin zur digitalen Strategie. Dann habe ich ganz spontan meinen Lebenslauf hingeschickt, bin kurzfristig eingeladen worden, bin hingegangen, hatte das knackigste, aber auch angenehmste Vorstellungsgespräch aller Zeiten. Und jetzt arbeite ich da schon fast ein Jahr und habe auch endlich meinen ersten unbefristeten Arbeitsvertrag. Ich bin mit der neuen Stelle absolut glücklich, vor allem, weil es jetzt endlich mal eine langfristige Perspektive gibt, aber auch wegen anderer Sachen. Zum Beispiel habe ich deutlich mehr Verantwortung als früher, deutlich interessantere Projekte und vor allem auch viel Abwechslung bei den Projekten. Ich kann eben sehr viel lernen, sehr viel mehr lernen als vorher. Doch, hier werde ich auf jeden Fall eine Weile bleiben. Für Markus bedeutet Glück eine abwechslungsreiche Aufgabe ohne Geldsorgen. Er ist von einer Agentur abgeworben worden und hat eine weitere Befristung in seinem alten Job ausgeschlagen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, um mit unserer Situation umzugehen. Für Christine bedeutet das Arbeitsleben Freiheit. Sie ist inzwischen von Paris nach London weitergezogen und arbeitet als Vertriebsleiterin eines exquisiten Getränkeherstellers. Man muss Dinge einfach irgendwann ins Gleichgewicht bringen. Man will ja seine Freunde und seine Familie auch irgendwie nicht so außen vor lassen. Man will auch ein Privatleben haben. Und das hat auch viel mit Glück zu tun und wie mit allen anderen Dingen auch. Du musst am richtigen Ort zur richtigen Minute sein, dich vorbereiten und dich einfach gut in Szene setzen. Wir haben nicht den einen Gegner. Aber wie definieren wir Glück? Glück ist gleich Realität minus Erwartungen. Es ist eigentlich ganz einfach. Wenn die Realität des Lebens besser ist als die Erwartung an selbiges, ist man glücklich. Wenn die Realität schlechter ist als die Erwartungen, ist man unglücklich. Glücklich sein ist aber auch Produktivität mit Sinnstiftung. Und die ist immer subjektiv. Auch bei Theresa hat sich einiges getan. Ich arbeite nach wie vor in dem Jugendtreff, in dem ich auch angefangen habe zu arbeiten. Da bin ich jetzt seit ein bisschen über zwei Jahren. Und es ist nach wie vor schön. Ich konnte eine Zusatzausbildung jetzt abschließen als Erlebnispädagogin. Zuwachs, muss ich sagen, ganz viele neue Gesichter. Wir haben unsere Öffnungszeiten ein bisschen verändert. Da sind natürlich immer ein paar Ausreißer dabei. Momentan wird es ganz interessant wegen den Flüchtlingen auch. Oksana macht nach ihrem Bachelor nun einen Master. Also ich habe mir eigentlich nie Gedanken gemacht, ob ich Angst habe. Es war immer mehr Neugier. Und wenn ich mir denke, ich habe mit 20 ein Land gewechselt und hatte keine Angst, ohne Deutschkenntnisse, ohne nichts, dann glaube ich, dass weiter muss ich auch nicht Angst haben. Ja, ich vermute, dass ich mich auch in verschiedenen Bereichen erst ausprobiere, bis ich jetzt sage, so, das ist mein Traumjob, hier möchte ich bis Ende bleiben. Aber auch das kann man nicht sagen. Man weiß ja nie, was passiert. Und Herr Minks, der Absolventenforscher, ergänzt: Wer keine Arbeit kriegt, macht ein Masterstudium. Man hat viele Ausweichmöglichkeiten. Macht euch auf den Weg. Fragt nicht, was soll ich denn studieren, sondern nicht zu warten, dass Ihnen irgendjemand erzählt, was das Richtige ist. Denn das weiß heute keiner. Das weiß niemand. Aber richtig ist es immer dann, wenn Herz und Verstand einigermaßen nah beisammen sind bei der Entscheidung. Ich halte die Generation für eine, die sehr viel verändern wird. Sie macht das nicht durch programmatische Erklärung, sondern sie macht das sozusagen still und leise. Sie verändern alle Bedingungen nach ihren eigenen Bedürfnissen. Und das ist nicht gegen andere gerichtet, sondern das ist letztlich der Versuch, sich nach eigenen Interessen und Bedürfnissen die Welt zu schaffen. Ihre Schwäche ist, dass sie wenig strategisch denkt, sie ist taktierend, opportunistisch groß geworden, das kann sie, aber sie kann nicht richtig in Machtstrukturen denken und Dinge verändern, zum Beispiel im politischen Bereich. Deswegen ist sie auch sehr zögerlich gegenüber Parteien und demokratischen Strukturen. Das sind durchaus Schwachpunkte, die bei dieser Generation zu verzeichnen sind und wo sie auch Unterstützung und wo sie auch Hilfe braucht. Also es ist eine Generation, die wird eindeutig die Gesellschaft verändern, wenn sie einmal Positionen bekommen hat. Hier ist mein Rat an dich, Lucy. Die Wahrheit ist, dass alle anderen genauso unentschlossen, selbstzweifelnd und frustriert sind wie du. Auch wenn ihre Selfies besser gestellt sind als meine. Also konzentrier dich auf dich. Wenn du dein Ding machst, wirst du andere nicht beneiden müssen. Die Welt ist voller Möglichkeiten. Mach jeden Tag etwas, das du liebst. Nur das wird von Erfolg gekrönt sein. Irgendwann. Generation Y, die Flunderkinder. Ein Feature von Anne Krämer. Mit Zitaten frei nach dem Artikel Why Generation Y Yuppies Are Unhappy von Tim Urban. Website waitbutwhy.com. Es sprachen Laura Mehr und Jonas Minte. Technische Realisation Rieke Wiebelitz und Jens-Peter Hamacher. Regieassistenz Ruth Stern. Regie Annette Kurt. Redaktion Annette Blaschke. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2016.